Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hello, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir uns mit dem Besuch in einer Kneipe befasst. Wiederholen wir doch kurz einige wichtige Ausdrücke. 我要一瓶啤酒。Ich möchte ein Bier. 我要一瓶啤酒。 一瓶啤酒。Eine Flasche Bier. 一瓶啤酒。 啤酒 Bier. 啤酒。 您要哪种啤酒？ 您要哪种啤酒 ？Which beer möchten Sie？ 哪种啤酒 ？Which art beer？ 哪种啤酒？ 要加冰吗 ？Mit Eis？ 要加冰吗？ 加冰 ，Eis hinzufügen。 加冰。 有没有碳酸饮料？ 有没有碳酸饮料 ？Haben Sie alkoholfreie Getränke？ 有没有 ？Haben nicht haben？ 有没有 碳酸饮料 ？Getränke mit Kohlensäure。 碳酸饮料。 有没有碳酸饮料 ？Haben Sie alkoholfreie Getränke？ 有没有碳酸饮料？ Und hier die Dialoge der letzten Lektion. 请问您喝点什么？ 我要一瓶啤酒。 请稍等，马上就来。 谢谢。 您要哪种啤酒？ 我要瓶装的。 请问您喝点什么？ 我要一杯苏格兰威士忌。 要加冰吗？ 不加冰。 有没有碳酸饮料？ 有。您要哪种？ 我要一瓶可乐。 好的，请稍等。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 能跳支舞吗？我请你喝一杯，好吗？有空一起吃饭吧。你真漂亮。 能跳支舞吗？我请你喝一杯，好吗？有空一起吃饭吧。你真漂亮。 Ein Freund hat mich dieses Wochenende in die Disco eingeladen. Da interessiert mich nun natürlich, wie man auf Chinesisch ein Mädchen zum Tanzen einlädt. Du kannst zum Beispiel sagen, 能跳支舞吗？ 能跳支舞吗？ 能 können 能 跳支舞Tanzen. 跳支舞。 能跳支舞吗？ 能跳支舞吗？ Wollen wir tanzen? 你好，能跳支舞吗？ 好。小姐，你好，能跳个舞吗？ 不好意思，我有些不太舒服。 Neben einem Tanz möchte ich Sie natürlich auch auf einen Drink einladen. Wie sagt man das auf Chinesisch? Man kann sagen, 我请你喝一杯，好吗？Darf ich dich auf einen Drink einladen? 我请你喝一杯，好吗？ 我 ich 我 请 heißt ursprünglich einladen. Hier kann es auch kaufen bedeuten. 请 你 du oder dich 你 喝一杯 etwas trinken 喝一杯 好吗 heißt etwa okay in Ordnung. 好吗？ 我请你喝一杯好吗 ？Darf ich dich auf einen Drink einladen？ 我请你喝一杯好吗？ 我请你喝一杯好吗？ 好啊。 想喝点什么？ 一杯橙汁，谢谢。 Ich möchte das Mädchen gerne auch zum Essen einladen. Wie sage ich das auf Chinesisch？ Vielleicht 有空一起吃饭吧。 有空一起吃饭吧。 有空 heißt Zeit haben. 有空 一起 zusammen. 一起. 吃饭, essen. 吃饭. 有空一起吃饭吧. Wollen wir mal zusammen essen gehen? 有空一起吃饭吧. 有空一起吃饭吧. 好, 什么时候呢? 明天晚上可以吗? 可以, 没问题. Thomas, was sagst du zu Mädchen, wenn du sie das erste Mal triffst? Nun ja, natürlich, dass sie hübsch sind. Aha, weißt du, wie das auf Chinesisch heißt? Leider noch nicht. Also gut, ich bringe es dir bei. Es heißt, 你真漂亮. 你真漂亮. Du bist sehr hübsch. 你真漂亮. 你真漂亮. 真, wirklich. 真. 漂亮. 漂亮. 你真漂亮. 你真漂亮. Du bist sehr hübsch. Viele Mädchen sagen meist 谢谢, wenn man ihnen ein Kompliment macht. 谢谢. 你真漂亮. 谢谢. Sehr gut. Bevor wir uns noch einmal die heutigen Dialoge anhören, noch eine kurze Wiederholung. 能跳支舞吗? Wollen wir tanzen? 能跳支舞吗? 跳支舞. Tanzen. 跳支舞. 我请你喝一杯好吗? Darf ich dich auf einen Drink einladen? 我请你喝一杯好吗? 喝一杯, etwas trinken. 喝一杯. 有空一起吃饭吧. Wollen wir mal zusammen essen gehen? 有空一起吃饭吧. 有空 heißt Zeit haben. 有空. 一起吃饭. Zusammen essen. 一起吃饭. 你真漂亮. 你真漂亮. Du bist sehr hübsch. 真漂亮. Sehr hübsch. 真漂亮. Hören wir uns nun die gesamten Dialoge der heutigen Lektion an. 你好, 能跳支舞吗? 好。 小姐, 你好, 能跳个舞吗? 不好意思, 我有些不太舒服。 我请你喝一杯好吗? 好啊。 想喝点什么? 一杯橙汁, 谢谢。 有空一起吃饭吧。 好, 什么时候呢? 明天晚上可以吗? 可以, 没问题。 你真漂亮。 谢谢。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Heutzutage gehen viele gerne in Discos oder Clubs, um sich etwas zu amüsieren, vor allem natürlich Jugendliche. Im Sommer werden die Clubs am häufigsten besucht. Die Menschen können dort singen, tanzen und wunderbare Tanzeinlagen mitverfolgen oder sich mit ihren Freunden unterhalten. In den besten Clubs von Beijing wird zudem erstklassige Elektronik und Tanzmusik aus aller Welt mit traditioneller Musik aus China gemixt, wodurch ein ganz besonderer, einzigartiger Stil entsteht. Diese Clubs sind außerdem mit einem hochwertigen Licht- und Soundsystem ausgestattet und ausgezeichnete DJs legen Musik auf. Ganz besonders an Feiertagen und vor allem an Neujahr sind die Clubs der Stadt voll und junge Menschen feiern dort bis tief in die Nacht. Das war die heutige Lektion. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, du bist sehr hübsch auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.